Andacht am 3.5.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Es dreht sich alles um Jesus. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt von all den Rückmeldungen zu Debbies Live. Jemand aus der Schweiz schrieb uns: Ich liebe Debbie, obwohl ich sie nur aus den sozialen Medien kenne. So nett. Es war ein echter Segen. Wir bekamen sehr viel Feedback von Menschen, die durch sie sehr berührt wurden. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen Leben durch Jesus berühren. Darum geht es bei guter Haushalterschaft. Gerade bereite ich eine Serie für unsere Mentorings vor. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben eine Mentoring-Gruppe, die Gemeinschaft ohne Grenzen heißt. Und dort gibt es zweimal pro Woche eine halbstündige Lehre und jeden Monat haben wir ein dreistündiges Zoom-Meeting. Außerdem Gruppen, in denen die Teilnehmer miteinander verbunden sind und kommunizieren können. Von all den Dingen, die ich gemacht habe, hat das Mentoring mit am meisten Auswirkungen. Es ist eine offene Gruppe, jeder kann jederzeit hinzukommen. Ich bin also gerade dabei, eine ganze Einheit über Haushalterschaft vorzubereiten. Und ich bin so überrascht, wie viel die Bibel tatsächlich dazu sagt. Wir sind Verwalter und keine Besitzer. Gott ist der Besitzer von allem. Es ist faszinierend, was die Bibel sagt. Wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir eine Aussage ein, über die ich gestolpert bin. Gute Verwaltung bedeutet, dass wir alles, was wir haben, zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen einsetzen. Diese Aussage hat mich wirklich ergriffen. Das heißt, wenn ich meine Intelligenz, meine Talente, meine Zeit und meine Weisheit nutze, um Gott zu verherrlichen und um Menschen zu fördern, indem ich ihnen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, ein besseres Leben gebe, dann bin ich ein guter Verwalter. Wir haben nun schon eine Weile versucht, Debbie davon zu überzeugen, dass sie mitmacht. Doch sie mag die Kamera einfach nicht. Sie hatte schon viele Gelegenheiten, um zu predigen und auf großen Bühnen zu stehen. Doch sie mag das einfach nicht. So ist sie eben. Doch nun hat sie es endlich getan und sie ist so ein Segen. Okay, fangen wir an. Heute Morgen hatte ich eine herrliche Zeit mit Jesus. In dieser Zeit sagte der Herr zu mir: Reinhard, es ist so schwierig für Menschen, mir zu vertrauen. Und dann sagte er etwas, worüber ich eine lange Zeit nachgedacht habe. Er sagte: Reinhard, du musst viel mehr auf das vertrauen, was ich getan habe, als auf alles, was du selbst jemals tun kannst. Denke einmal darüber nach. Du musst viel mehr auf das vertrauen, was ich getan habe, als auf alles, was du selbst jemals tun kannst. Was bedeutet das? Wir planen unsere Zukunft und ich bin ein sehr organisierter Mensch. Gestern habe ich mich mit Debbie zusammengesetzt, um unsere Terminpläne abzustimmen. Dabei stellten wir fest, dass das Jahr 2022 komplett ausgebucht ist. Alles ist wunderschön organisiert und geplant. Ich habe in diesem Jahr einen kleinen Weckruf von Gott erhalten, den ich wahrscheinlich schon vor 35 Jahren gebraucht hätte. Und ich mache mich selbst dafür verantwortlich, nicht Gott. Ich bin sicher, dass er schon vor 35 Jahren versucht hat, mich aufzuwecken, doch irgendwie wollte ich einfach nicht aufwachen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich das Chaos in meinem eigenen Herzen. Ich gebe das zu, damit habe ich kein Problem. Doch in diesem Jahr ist Debbie in den Nordosten zu unserem Waisenhausprojekt gereist und sie war acht Tage lang weg. Ich war zu Hause, habe gearbeitet und mich um Clayton und den Haushalt gekümmert. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben. Darin gab ich ihr ein Versprechen, das sie nicht geglaubt hat. Erst langsam fängt sie an, mir zu glauben. Ich mache ihr keinen Vorwurf, denn ich habe nicht erwartet, dass sie mir glaubt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, weil ich 35 Jahre lang falsch gelebt habe, muss ich mich nun wirklich anstrengen, um sie zu überzeugen. Folgendes habe ich zu ihr gesagt: Liebling, ich bitte dich um Vergebung. Ich verspreche dir, dass ich 2022 meinen Lebensstil ändern werde. Für gewöhnlich werde ich um 19 Uhr abends aufhören zu arbeiten. Wisst ihr, mein Tag beginnt normalerweise irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr am Morgen und er geht bis etwa 23 Uhr am Abend. Und die einzige Pause mache ich, wenn ich mich zum Mittagessen hinsetze. Das ist sehr traurig. Lebe nicht auf diese Weise. Es ist nicht gut. Doch so sah mein Lebensstil eben aus. Außerdem habe ich in den letzten Jahrzehnten in der Regel an 7 Tagen in der Woche gearbeitet. Und ich habe festgestellt, dass dies total falsch war. Ich könnte mich nun rechtfertigen und sagen, ich habe das alles für Jesus getan, um ihm zu dienen. Das ist nobel, aber es ist trotzdem falsch. Deshalb sagte ich zu Debbie, ich möchte kein solcher Ehemann mehr sein. Sie sagte darauf im Wesentlichen, ich glaube das nicht, du wirst nicht aufhören, an den Abenden zu arbeiten. Und du wirst auch kein freies Wochenende haben. Ja, es wird immer noch viele Wochenenden geben, an denen wir arbeiten, weil wir die Schule des Prophetischen haben, weil wir reisen und predigen. Und das versteht Debbie. Doch es war wirklich eine Überraschung für sie, als ich tatsächlich anfing, das umzusetzen. Und ich weiß nicht, warum ich es nicht schon früher getan habe. Wie schon gesagt, das muss am Chaos in meinem Herzen liegen. Deshalb sage ich dir heute, lebe nicht auf diese Weise. Denn wenn du keine Frau wie Debbie hast, und sie existiert nur einmal, wirst du deine Ehe zerstören. Also, lerne aus meinen Fehlern und sei klug. Sieh dir, ich habe so viele Visionen und Träume in meinem Herzen. Das ist eines der Probleme. Ich sehe die Kinder in Brasilien und ich möchte nicht aufhören. Ich will Tag und Nacht arbeiten, um sie zu retten. Ich schaue Menschen an, die in einem Gefängnis der Religion gefangen sind. Und ich möchte Tag und Nacht arbeiten, um sie daraus zu befreien. Ich sehe all die vielen Menschen, die Gott so schlecht repräsentieren und eine Schande für ihn sind, dass ich Tag und Nacht arbeiten möchte, um dies zu ändern. Doch der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, was immer du in der Zukunft tun kannst, ist in Ordnung, doch du musst viel mehr auf das vertrauen, was ich bereits getan habe. Überleg doch nur, wie sehr wir auf das vertrauen, was wir selbst tun können und wie wenig Vertrauen wir in das haben, was er bereits getan hat. Stimmt das etwa nicht? Wir tun so viel aus eigener Kraft und durch unsere Bemühungen. Ich kann das machen, ich kann es erledigen, ich kann es planen und eine Strategie dafür entwickeln. Als ich erkannte, wie leicht wir aus dem Vertrauen auf seine Vergangenheit herausfallen können und wieder auf unsere eigene Zukunft vertrauen, zerbrach mein Herz und ich saß weinend in meinem Sessel. Wenn ich sage, dass wir auf seine Vergangenheit vertrauen, meine ich, dass wir auf das vertrauen, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Wir müssen unser Herz immer wieder auf diese einfache Wahrheit ausrichten. Dann sagte der Herr zu mir, Lies Psalm 127. Ich habe ihn in der Passion-Übersetzung aufgeschlagen. Dort steht: Wenn Gottes Gnade den Bauleuten nicht hilft, arbeiten sie umsonst am Bau des Hauses. Das Bild des Hausbaus steht für unsere Bemühungen, für alles, was du selbst planen und erledigen kannst. Wir alle müssen unsere Häuser bauen. Wir alle müssen unser Leben leben und wir müssen alle Gottes Bestimmung erfüllen. Wir müssen bestimmte Dinge tun und Gott möchte das auch so. Das steht ganz klar im Epheserbrief und eigentlich auch in der ganzen Bibel. Doch hier ist die Frage: Wie machst du das, was du tust? Wie baust du dein Haus? Wie führst du dein tägliches Leben? Wie tust du die Dinge, die du täglich machen musst? Wenn du dabei nicht auf Gottes Gnade vertraust, wirst du das Haus umsonst bauen. Am Ende kannst du nur vorzeigen, was du selbst gebaut hast. Doch so sollte es eigentlich nicht sein. In 1. Korinther 1 lehrt uns Paulus: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, am Ende deines Lebens solltest du sagen können: Wenn ich dieses Haus anschaue, das ich gebaut habe, dann kann ich nur staunen. Ich bin begeistert von Gottes Gnade, denn nur ein Gott der Gnade kann so etwas Wunderschönes bauen. Nur ein Gott der Gnade kann so einen herrlichen Dienst tragen. Nur ein Gott der Gnade kann mein Leben nehmen und daraus etwas so Wunderschönes machen. Der Psalmist sagt nicht: Baue das Haus nicht. Er sagt: Wenn du das Haus baust, dann achte darauf, dass du dich auf nichts anderes als auf seine Gnade verlässt. Wenn du an heute oder an diese Woche denkst, worauf vertraust du dann? Auf dein finanzielles Know-how? Deine Marketing-Tricks? Deine Weisheit, die du auf dieser Erde gewonnen hast? Deine Bildung? Oder auf die Gnade Gottes, die dir hilft, das Haus richtig zu bauen? Auf was vertraust du? Vertraust du auf das, was er am Kreuz getan hat, oder auf das, was du heute tun kannst? Seht ihr, wir müssen uns jeden Tag daran erinnern. Es passiert so leicht, dass wir unser Vertrauen in Gott verlieren und wieder zu dem Vertrauen in uns selbst zurückkehren. Gestern habe ich eine sehr absurde Entscheidung getroffen, vollkommen absurd. Und ich darf sie spontan aus meinem Herzen heraus. Es war eine gute, absurde Entscheidung, denn sie erfordert viel Geld. Ich denke, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Entscheidung in diesem Umfang getroffen habe. So groß. Ich habe mich innerhalb von wenigen Minuten entschieden und es dann Daniel gezeigt. Und Daniel war schockiert. Ich denke, er war glücklich und schockiert. Und ich habe diese Entscheidung nicht nur getroffen, ich habe sie bereits umgesetzt, alles ist erledigt, unterschrieben und bereit. Dabei habe ich keinen Rat eingeholt. Wenn ich in meinem Herzen spüre, dass ich etwas machen soll, dann denke ich nicht logisch darüber nach. Denn wenn ich anfange nachzudenken, werde ich es nicht tun. Ich begebe mich erst gar nicht auf diesen Weg. Stattdessen habe ich die Entscheidung einfach aus dem Bauch getroffen. Und später, am Abend, nach einem langen Arbeitstag, verbrachte ich Zeit mit dem Herrn. Und ich war schockiert. Ich hatte den Schock meines Lebens, als Gott anfing, mit mir über diese Entscheidung zu sprechen. Er sagte zu mir: Ich bin so stolz auf dich, Reinhard. Du hast das Richtige getan und ich bin so zufrieden mit dieser Entscheidung. Sie hat mir gezeigt, dass du wirklich an deinem Herz gearbeitet hast, um es zu verändern. Und ich sagte nur, o Herr, danke, danke, danke. Schau, wir sind Menschen und wir fallen so leicht von unserem Vertrauen auf Gott und auf das, was er getan hat, ab und vertrauen erneut auf das, was wir selbst tun können. Das passiert so schnell. Deshalb müssen wir unser Herz immerzu behüten, damit wir nicht so handeln. Schau, was der Psalm weiter sagt. Wenn Gottes Gnade nicht die Stadt bewacht, dann drehen die Wächter, also die Sicherheitsleute, ihre Runden umsonst. Er sagt damit quasi dasselbe. Leute, hört auf, euch auf menschliche Bemühungen zu verlassen. Vertraut auf mich. Wie viele Personen haben auf den Schutz von Menschen vertraut, nur um herauszufinden, dass ihre einzige Sicherheit in Gott liegt? Wie viele Eltern dachten, sie müssten ihre Kinder vor allem behüten, nur um herauszufinden, dass es keinen Schutz außer Gott gibt? Die meisten von uns haben mehr Vertrauen in die Welt und die Dämonen als in die Engel, die uns umgeben. Denk mal darüber nach. Der Psalmist sagt also nicht, dass es falsch ist, die Stadt zu beschützen, sondern er sagt, wenn du das tust und dabei nicht auf Gott vertraust, dann ist alles umsonst. Wenn du nur auf das vertraust, was du selbst tun kannst, um die Stadt zu beschützen, ist alles wertlos. Wisst ihr, von wie vielen Menschen ich gehört habe, dass sie sich dreimal impfen ließen, um sich zu schützen, und dann bekamen sie das Virus und es hat sie getötet? Erst diese Woche hat mir jemand erzählt, dass die dritte Dosis der Impfung ihren Großvater umgebracht hat. Ich will damit nicht für oder gegen die Impfung sprechen. Das ist etwas, das jeder selbst entscheiden muss. Aber wenn du dich impfen lässt und nicht auf Gottes Schutz vertraust, ist die Impfung umsonst. Denke darüber nach. Wir tun so viele Dinge und streichen dabei Jesus und sein Werk aus der Gleichung heraus. Und dann erleben wir die Konsequenzen und beschuldigen Gott, weil er uns nicht beschützt hat. Doch schau, was im nächsten Vers des Psalms steht. Das ist so wunderschön. Es ist wirklich sinnlos, von früh morgens bis spät in die Nacht hart zu arbeiten. Will der Psalmist damit sagen, dass wir nicht hart arbeiten sollen? Nein, denn dann hätte Jesus falsch gelegen. Paulus hätte falsch gelegen. Jesus arbeitete sehr häufig spät am Abend und am Morgen war er trotzdem auf und verbrachte Zeit mit Gott. Paulus sagte, ich habe härter als ihr alle gearbeitet, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade in mir. Doch zurück zu dem Psalm. Wir müssen den Vers beenden, um ihn richtig zu verstehen. Indem ihr euch abmüht, um euren Lebensunterhalt zu verdienen, aus Angst, dass ihr nicht genug habt. Gott kann seine hingegebenen Geliebten versorgen, selbst wenn sie schlafen. Ist das nicht wunderschön formuliert? Der Psalmist sagt also nicht, arbeite nicht hart. Stattdessen sagt er, wenn du Tag und Nacht hart arbeitest, weil du glaubst, dass du nur auf diese Weise genug haben wirst, dann liegst du falsch, denn Gott kann dich versorgen, während du schläfst. Das heißt, wir arbeiten, um Gott zu dienen und nicht, um uns zu versorgen. Es gibt so viele Menschen, die Tag und Nacht hart arbeiten, aus Angst, dass sie nicht genug haben. Wisst ihr, als Brasilien Kids Care und unser Dienst, den Gott uns gegeben hat, anfingen zu wachsen, habe ich zu unseren Mitarbeitern und insbesondere zu den Leitern immer wieder gesagt, wir treffen niemals eine Entscheidung auf Basis von Finanzen. Das heißt nicht, dass wir unweise Entscheidungen treffen, doch unsere erste Frage lautet nicht, werden wir dadurch Finanzen erzeugen können oder entsteht uns ein Verlust? Unsere erste Frage ist ganz einfach. Will der Herr, dass wir dies tun? Und wenn wir erkennen, ja, das hat der Herr für uns vorbereitet, tun wir es und wir planen weise. Doch wenn wir empfinden, dass der Herr es nicht für uns vorbereitet hat, dann könnten wir damit 1 Million Euro im Monat verdienen und ich würde es trotzdem nicht machen. Ich habe viele lukrative finanzielle Angebote abgelehnt, sehr viele. Ich möchte kein Geld mit einem Haken. Wisst ihr, es gab Menschen, die anboten, ich gebe euch dieses Geld für Brasilien Kids Care, aber ich möchte in dieser Sache das Sagen haben. Eine Person hat uns Geld angeboten, um ein komplettes Waisenhaus zu bauen. Das ist viel Geld, mehr als 1 Million Reais. Das sind über 200.000 Euro. Doch diese Person hat gesagt, ich möchte an dem Prozess, wie ihr das Haus baut, Anteil haben und ich möchte das Recht haben, euch zu sagen, wie ihr es bauen sollt. Ich habe das Geld abgelehnt, denn wir machen das, was Gott von uns möchte und nicht, was Menschen von uns wollen. So einfach ist das. Also schau, die Frage lautet nicht, ob du hart arbeiten sollst oder nicht. Stattdessen sagt der Psalmist, wenn du es aus der Angst heraus tust, dass du nicht genug hast, dann machst du es falsch. Deshalb stell dir die Frage, wie lebe ich mein tägliches Leben? Ich habe meine Sachen beschützt, mir geht es gut, ich habe alle Versicherungen, ich habe Geld für meinen Ruhestand auf die Seite gelegt, ich habe alle medizinischen Angelegenheiten perfekt organisiert und deshalb bin ich sicher, mir wird es gut gehen. Nein, das wird nicht der Fall sein. Wenn dich der Herr nicht beschützt, geht es dir nicht gut. Du kannst den besten Businessplan auf der Welt haben, doch wenn der Herr nicht baut, kannst du es vergessen. Schau dir Hebräer 13,8 an. Ich lese wieder aus der Passion-Übersetzung. Jesus, der Gesalbte, ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Deshalb lass dich von keinem irreführen durch alle möglichen neuen und exotischen Lehren. Es ist schöner, sich an Gnade zu laben und innerlich gestärkt zu werden, als auf Speiseregeln fixiert zu sein, die in sich selbst keinen bleibenden Wert haben. Erinnere dich, auch diese Stelle spricht nicht darüber, dass man bestimmte Dinge essen soll und andere nicht. Du musst bedenken, dass der Brief an Hebräer geschrieben wurde, nicht an dich. Meiner Meinung nach ist der Hebräerbrief der reichste Brief von allen, wenn es um Theologie geht. Und hier vergleicht er all die Speiseregeln, Beschränkungen und Gesetze des alten Bundes. Man darf kein Schweinefleisch essen, man darf dies nicht essen und das nicht tun. Und Paulus, der diesen Brief meiner Meinung nach geschrieben hat, sagt, Jesus ist derselbe. Er hat sich nie verändert. Ihr denkt, er war gestern im alten Bund anders. Doch in Wirklichkeit hat er sich nie verändert. Gestern, heute und für alle Zeit wird er bestehen bleiben. Und dann sagt er, deshalb lass nicht zu, dass dein Herz weggezogen wird. Lass dein Herz auf Gnade gegründet sein. Und schau, was er in Vers 10 sagt. Wir laben uns an einem Opfer auf unserem geistlichen Altar. Doch diejenigen, die in diesem alten System der Anbetung als Priester dienen, haben kein Recht davon zu essen. Was ist dieses Opfer auf dem geistlichen Altar? Er hat uns das bereits in Vers 8 gesagt. Es ist Jesus. Deshalb labst du dich jeden Tag an Jesus? Kommst du an jedem einzelnen Tag zu dem geistlichen Altar und sagst, Jesus, du bist genug für mich? Jesus, ich setze all mein Vertrauen auf das, was du vor 2000 Jahren getan hast, und ich setze meine Zuversicht nicht auf das, was ich heute tun kann. Du bist dasselbe, du veränderst dich nicht, du bist genug, du bist mein Fest, du bist meine Freude, du bist mein Friede. Und dann vertraust du, schau, wie es weitergeht, denn der Hohepriester trägt das Blut der Tiere in das Allerheiligste als Opfer für die Sünde und dann verbrennt er die Körper der Tiere außerhalb der Stadt. Und Jesus, unser Sühneopfer, erlitt den Tod ebenfalls außerhalb der Stadtmauern, um uns durch sein eigenes Blut heilig zu machen. Seht ihr, alles im alten Bund ist ein Schatten, der auf Jesus zeigt. Sie haben die Tiere auf dem Altar geopfert und mussten sie dann außerhalb der Stadt verbrennen. Jesus wurde nicht in Jerusalem gekreuzigt, er wurde außerhalb der Stadttore gekreuzigt. Und schau, es heißt, durch sein heiliges Blut hat er dich heilig gemacht. Ich hatte einmal eine Diskussion mit einem katholischen Priester. Er hatte sogar einmal eine Einladung erhalten, um den Papst zu besuchen. Er war Pole und er war stolz darauf. Ich hatte eine Audienz beim Papst. Ich antwortete darauf, und ich habe täglich eine Audienz mit Jesus. Ich sagte zu ihm, wenn du in deiner Religion heilig sein möchtest, musst du ein guter Mensch sein. Du musst gute Dinge tun und anschließend musst du sterben. Dann musst du viele Jahre lang warten, vielleicht sogar über 100 Jahre, und irgendwann wird dich ein Papst heilig sprechen. Das ist eine sehr anstrengende Religion. Schau doch, was Jesus getan hat. Ich muss nicht sterben, bevor ich ein Heiliger werde. Ich muss keine 100 Jahre warten, bevor ich zum Heiligen erklärt werde. Ich muss kein guter Mensch sein, um zum Heiligen erklärt zu werden. In dem Moment, in dem ich an Jesus geglaubt habe, wurde ich zum Heiligen erklärt. Ich sagte, ich bin bereits ein Heiliger, du nicht. Du hoffst, dass dich irgendein Papst viele Jahre nach deinem Tod heilig spricht. Doch mein Jesus hat mich durch sein eigenes Opfer bereits heute zum Heiligen erklärt. Was würde geschehen, wenn jeder Christ so sehr auf das Opfer von Jesus vertrauen würde, dass er tatsächlich glaubt, dass wir Heilige sind? Du wirst immer so handeln, wie du dich in deinem Herzen wahrnimmst. Wenn du nicht glaubst, dass du ein Heiliger bist, wirst du auch nicht wie ein Heiliger handeln. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, der aus Gnade errettet wurde, wirst du wie ein Sünder handeln. Du wirst gemäß deiner Wahrnehmung handeln. Jesus ging nach draußen und wurde zum Opfer und erklärte dich damit zu einem Heiligen. Ich will euch etwas sagen. Unsere Nationen liegen nicht in den Händen der Politiker. Ich habe noch nie auf die Politik vertraut, nicht einmal auf christliche Politiker. Ich habe mich vor vielen Jahrzehnten entschieden, dass ich mich nicht in der Politik engagieren werde, niemals. Und ich sage euch auch warum. Ich habe das von Jesus gelernt. Die Jünger haben erwartet, dass Jesus ein großer Politiker sein würde. Sie wollten die Römer niederschlagen und sein Reich aufbauen, indem er als König regiert. Das ist Politik. Jesus war ein großartiger Lehrer und ein guter Mensch. In ihren Augen war er ihr großer Rabbi. Doch Jesus enttäuschte sie, als er sagte, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.« Dies ist der Grund, warum ich mich politisch nicht positioniere und warum ich mich nicht darin engagiere. Ich glaube, dass die Zukunft unserer Nationen in den Händen von wahren Christen liegt und nicht in den Händen von Politikern. Du kannst die besten Politiker auf der Welt haben und die wunderbarsten Christen auf der Welt, doch sie haben die Zukunft des Landes nicht in ihrer Hand. Sie wurde der Kirche übergeben. Der Die Kirche erhielt den Auftrag, Salz und Licht zu sein und Gottes Königreich auf diese Erde zu bringen. Der beste Politiker auf der Welt kann dennoch nur sein eigenes menschliches Königreich bauen, selbst wenn er Christ ist. Denn das Reich Gottes kommt von innen, nicht von außen. Das hat Jesus in Lukas 17,21 gesagt. Wenn jeder Christ auf dieser Welt nicht länger ein Gemeindedenken hätte, sondern stattdessen ein Reich Gottes denken, können wir ganze Städte und Nationen verändern. Wir würden selbstlos in Liebe, Vollmacht und Autorität vorangehen und begreifen, dass wir nicht auf das vertrauen, was wir tun können, sondern auf das, was Jesus getan hat. Wo immer solche Menschen stehen, werden sie Gottes Königreich auf diese Welt bringen und aufhören, egoistisch zu sein. Wenn jeder Christ glauben würde, dass er heilig ist und auch so handelt, würden wir diese Welt so kraftvoll beeinflussen. Wir müssen begreifen, dass wir dazu berufen sind, die Welt um uns herum zu beeinflussen. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass wir Zeit mit Menschen verbringen, ohne dass dies Auswirkungen auf sie hat. Das ist falsch. An diesem Wochenende hatten wir Besuch. Weil Debbie mich gebeten hat, bitte, ich möchte Ihnen wirklich dieses Wochenende schenken. Es war ein Vater und sein Sohn, wunderbare Menschen. Debbie hatte mich um diesen großen Gefallen gebeten und ich konnte ihn ihr nicht verweigern. Sie sagte, bitte arbeite an diesem Wochenende nicht, bitte verbring das ganze Wochenende mit mir und diesem Vater und seinem Sohn. Und das haben wir getan. Und die Art, wie sich dieser 13-jährige Sohn anschließend von mir verabschiedet hat, bewegte mich sehr. Der Vater sagte mehrere Male, weißt du, als du diese und jene Dinge mit uns geteilt hast, hat mich das so sehr berührt. Es hat mir so viel bedeutet. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Er sagte, ich bin noch nie einer Person begegnet, die Gott besser kennt als du. Das war ein nettes Kompliment, doch es macht mich auch traurig. Weißt du warum? Jeder Christ sollte so sein. Jeder von uns sollte die Welt um sich herum berühren. Selbst wenn du in den Supermarkt gehst, sollten die Menschen etwas an dir spüren. Wenn du zum Flughafen gehst, sollten die Menschen erkennen, dass diese Person anders ist. Überleg dir das einmal. Wir sind uns nicht genug bewusst darüber, was Jesus am Kreuz getan hat, um uns zu Heiligen zu machen. Schau, was in Vers 13 steht. Deshalb müssen wir aufstehen und ihm nach draußen, hinter die religiösen Mauern, folgen und seine Schande tragen. Was? Wir sollen doch seine Schönheit tragen, nicht seine Schande, Reinhard. Nein, schau dir den Zusammenhang an. Dort steht Folgendes. Das Opfer wurde im Inneren erbracht, doch außerhalb wurde es verbrannt. Im Inneren von was? Im Tempel. Und was geschah außerhalb? Es wurde verbrannt. Und auch die Ausgestoßenen lebten dort draußen, die Leprakranken, die nicht hereinkommen durften. Paulus sagt damit, bleibe nicht innerhalb der Religion. Erinnere dich, der Hebräerbrief vergleicht das Alte mit dem Neuen, die Religion mit der Freiheit. Er spricht über das Opfer der Priester, das innerhalb der religiösen Institution erbracht wurde. Bleibe nicht dort. Wenn du nach draußen gehst, weg von all dem Religiösen, wo nur noch Jesus ist, wirst du seine Schande tragen. Nun wirst du von den religiösen Menschen abgelehnt. Nun wird man dich schief anschauen. Menschen werden dich verurteilen und kritisieren. Wenn du sagst, Jesus ist genug, er ist alles, was ich brauche, werden sich viele Menschen über dich ärgern. Siehst du, Die Schande, die er trug, war das Kreuz, das nichts anderes als Herrlichkeit hervorbrachte. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich diese Schande tragen darf und außerhalb bin, nur mit ihm. Weißt du warum? Weil Jesus gesagt hat, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Deshalb bin ich immer glücklich, wenn ich verfolgt werde, denn ich habe mich Jesus vollkommen hingegeben. Natürlich, ich bin nicht glücklich, wenn ich verfolgt werde, weil ich törichte Dinge getan habe, doch davon spricht Paulus hier nicht. Er spricht davon, dass wir uns Jesus anschließen, indem wir die Religion ablehnen. Warum müssen wir nach draußen gehen, weg von den religiösen Traditionen, weg vom Tempel, weg vom Gesetz, den Regeln und Bestimmungen und all dem? Schau, er sagt, warum wir das tun sollen. Denn wir haben keine Stadt hier auf Erden, die unser ständiges Zuhause ist, sondern wir suchen die Stadt, die bestimmt kommen wird. Freunde, wir alle haben eine Stadt, auf die wir zugehen. Wir sind auf dieser Erde nur auf der Durchreise. Verlasse jegliche Religion, die dein Herz ergriffen hat. Es geht nur um Jesus. Also, worauf vertraust du mehr? Auf das, was du tust, oder auf das, was er getan hat? Womit ist dein Herz verbunden? Erinnere dich immer an Hebräer 13,8. Jesus hat sich nie verändert. Er wird sich nie verändern. Der eine, der gestern für dich gesorgt hat, ist derselbe, der heute für dich sorgt und der auch morgen für dich sorgen wird. Dem einen, dem du gestern vertraut hast und dem du heute vertraust, musst du auch morgen vertrauen. Verharre nicht in Religion. Geh raus und schließ dich Jesus an. Geh dorthin, wo er ist. Weißt du, was dann passieren wird? Nachdem er draußen gekreuzigt wurde, wurde er begraben und danach ist er auferstanden. Und du sollst heute mit ihm regieren. So viele Menschen sprechen über das Regieren mit Gott. Sie sagen, dass wir berufen sind zu herrschen. Doch soll ich euch etwas sagen? Das wahre Herrschen im Auferstehungsleben findet erst dann statt, wenn du nach draußen gehst und Teil seiner Schande und seines Todes wirst. Wir möchten gerne im Auferstehungsleben herrschen, aber wir wollen den Tod unseres Ichs nicht annehmen. Also, geh nach draußen und sag: Jesus, du bist alles, was ich brauche und möchte. Du bist genug. Du wirst dich niemals verändern. Du bist der stabilste und sicherste Punkt in meinem Leben. Und ich werde sämtliche Schande und allen Hohn von jedem annehmen, der mich ablehnt, weil ich zu dir gehöre. Darauf werde ich mein Leben ausrichten. Danke, Leute. Es ist so gut, dass Daniel wieder da ist. Er war eine Weile nicht da, weil wir letzte Woche kein Live hatten. Ab dem 20. Mai wird einen ganzen Monat lang kein Live stattfinden, denn zuerst ist das IPS und dann werde ich in Europa sein. Also genießt die Zeit, die wir haben. Oh, und Murillo bat mich, euch eine gute Nachricht mitzuteilen, dass wir nun endlich den Kurs Himmlische Versorgung fertiggestellt haben. 25 Lektionen à 30 Minuten, das sind 12,5 Stunden Studienmaterial. Wir haben ein Studio angemietet und diese sehr intensive Bibellehre darüber aufgenommen, wie jeder Christ aus übernatürlicher Versorgung leben kann. Für die deutschen Zuhörer dieses Lives füge ich jetzt als Ulla hinzu, dass das vorläufig, so wie ich das da herauslesen kann, nur für Brasilien, also nur in Englisch und Portugiesisch aufgenommen wurde. Reinhard redet da weiter. Ich glaube, dass Gott mir das gezeigt hat und ich habe dieses Thema jahrelang studiert. Hunderte von Stunden, ihr findet sie genau auf unserer Seite reinhardhirtler.com oder ihr könnt eine Nachricht über Instagram schicken, falls ihr es nicht findet. Oder es gibt meines Wissens auch einen Link zu den Kursen auf Instagram, die Versorgung des Himmels. Der Kurs ist auf Englisch und Portugiesisch verfügbar. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen. Halte dich an Jesus!